Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 481, was ewig liegt. Eigentlich sollte der Titel ja etwas länger sein, aber das kann man natürlich nicht machen. Aber ne, das berühmte Zitat von H.P. Lovecraft, ja, es ist nicht tot, was ewig liegt, bis das die Zeit den Tod besiegt. Zumindest in einer freien Übersetzung. Warum das dieses melodramatische Intro, ja genau, es sind mal wieder ein paar Dienste verschwunden, ja, oder werden verschwinden und Zeit darüber mal zu reden, was, warum das passiert und wie kann man das verhindern, ja. Und die News, die waren diese Woche mannigfaltig, ja, haben ein Huawei-Blog natürlich wieder, sehr klar, ne, ist ja auch im Fokus momentan von den ganzen News-Seiten, entweder so oder so, ja, also positiv oder negativ, wie auch immer, aber alles redet darüber. Ein Xiaomi-Blog haben wir diesmal auch, ja, und noch so ein paar Meldungen zwischendurch. Die Community war auch relativ aktiv und da gibt es auch noch ein bisschen was dazu zu sagen und natürlich die App der Woche, keine Überraschung, aber ja, ihr werdet es dann hören. So, Thema, ja, die Dienste, die verschwinden, ne? Kick Messenger wird zum Beispiel jetzt abgeschaltet, weil die Firma andere Interessen hat. Fertig, ja. So einfach geht es, ne? Und das nächste ist YouTube Music ersetzt jetzt, wenn ihr es noch nicht gemerkt habt, Play Music in Android 10. Also vorbei. Play Music ist jetzt Geschichte. Ja, ja, ist Geschichte, weil auch wenn ihr es vielleicht nicht gemerkt habt, wenn ihr updatet, ja, ist Play Music natürlich noch da, weil das habt ihr installiert. Oder das war installieren, das ist jetzt drin, aber es ist nicht mehr Standard. Das heißt, wenn ihr jetzt ein jungfräuliches Android 10 installiert, ist kein Google Play Music mehr drauf. Stattdessen YouTube Music. Mhm. Und das ist faktisch der Tod dieses Dienstes, dieser App. Der wird natürlich wie bei Google üblich verschleppt, ne? So als Zombie, ne, wird es noch weitergehalten, so wie das Google gerne macht, so wie mit Hangouts beispielsweise, ne, oder Zombie, ja, weil man darf ja, man kann ja nicht einfach so, ne, den Stecker ziehen, ne, wenn man Serviceverträge mit Firmen hat und so weiter, aber ja, null Interesse mehr und das zeigt sich dann auch entsprechend beim Dienst. Beim Kick Messenger, das kam wirklich mehr als überraschend. Und jetzt sagt ihr immer, Kick Messenger, was denn das? Habe ich nie gehört. Ja, kein Wunder, dass du weg ist. Nee, so einfach ist es nicht. Also der Kick Messenger war in eigenen Teilen der Erde sehr, sehr, sehr stark vertreten und hat etliche Millionen Nutzer. Die werden jetzt natürlich sehr ja, enttäuscht sein. Und also für einige Bereiche der Erde war der Kick Messenger das, was für Deutschland WhatsApp ist. Stell dir schon mal vor, Facebook sagt einfach, naja, WhatsApp schalten wir ab, Ende, fertig. Wir haben kein Interesse mehr am Messenger, wir schalten es ab. Ja. Ungefähr so ist das passiert. Was möchte die Firma? Klar, die haben natürlich jetzt ein anderes Produkt auf dem Markt, kein Messenger, was ganz anderes, nämlich diese komische Kryptowährung, ja, KIN nennt die sich, KIN, haben wir auch noch nie gehört, aber okay, Ted Livingston sagt, der Inhaber der Firma, sagt, das ist das nächste große Ding, das ist der neue Scheiß, ja, also haben wir keinen Platz mehr für den Messenger, weil durch den Messenger natürlich auch das Ansehen der Firma leidet, war klar, so wie auch WhatsApp beispielsweise ständig nachgesagt bekommt, ja, die unterstützen Terroristen und bla bla bla, ne, ist ja klar, so wurde auch Kick immer wieder abgestempelt als Terror und was weiß ich noch, Netzwerk, ne? Und dadurch ist natürlich für eine Firma, die im Kryptowährungsbereich Fuß fassen will weltweit, ist es natürlich sehr, sehr ungünstig. Ja? Also dieser Firma würde man nicht vertrauen. Und jetzt wurde einfach dieser Messenger geschlossen, weil der Chef sagt, nee, also Messenger interessiert uns nicht mehr, ne? Jetzt ist hier die Kryptowährung das Interessante und jetzt wird die ganze Belegschaft quasi gekündigt. 19 Mitarbeiter gibt es jetzt noch. und insgesamt 85% der Ressourcen werden jetzt aufgefasst, liquidiert sozusagen, um dem bevorstehenden rechtlichen Kampf Geld zuzuschustern, ja, weil man erwartet sehr viele Gerichtsverhandlungen und Probleme, eben Legalitätsprobleme von diesem ganzen Kryptowährungskram halt. Und da positioniert sich jetzt die Firma. So einfach geht das. Kann man das verhindern? Nein, kann man nicht. Ja, das ist einfach aus dem Grund nicht machbar, weil eine Firma sich auch ändert. Ja, hier bei Kick geht es vielleicht deswegen besonders schnell, weil halt weil dieser Kick-Erfinder sozusagen, Ted Livingston, eben seine Firma noch unter Kontrolle hat. Also es gibt, soweit ich weiß, keine jetzt Beteiligung oder ähnliches. Ja, und dann geht es natürlich ganz schnell. Nichtsdestotrotz zählt ja auch für andere Firmen, die Firmen ändern sich, Interesse der Firmen ändern sich und auch eben das, was noch machbar ist, noch haltbar ist, ja. Und denkt nur nicht, dass das Messenger wie WhatsApp immer existieren wird. Nein, das hat man bei IRC, falls sich noch jemand von euch dran erinnern kann, IRC, hat man auch mal gedacht, das ist ewig. Ja klar, es gibt's noch, weil das ja unabhängig betrieben wird, ja, von einzelnen Servern. Aber guckt mal, das spielt schon im normalen Bereich keine Rolle mehr. ICQ war dann auch ein System, wo man gedacht hat, das ist der Messenger, warum sollte man was anderes nehmen? Das ist doch vollkommener Blödsinn. Und heutzutage kennt ICQ eigentlich nur noch eine kleine Gruppe von Menschen oder habt das zumindest in Benutzung, ja. AIM, klar, war dann auch weg, ne, groß, America Online, ja, ne, AIM ist die Lösung für alle Probleme und AIM spielt heute auch keine Rolle mehr. So ist das, Dinge kommen, Dinge gehen, und was heute unser Mittelpunkt des Universums ist, ist morgen vollkommen uninteressant geworden, die Welt bleibt nicht stehen, bei einem System. Das ist auch gut so. Ich wär wirklich traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir in 20 Jahren immer noch WhatsApp und Line Messenger hätten. Ja, sage ich ganz klar. Da wäre ich traurig. Zumindestens, auch wenn der Name vielleicht bleibt, bei so großen Projekten oder so großen Firmen, muss ich aber alles so weit ändern, dass es eigentlich mit dem anderen nichts mehr zu tun hat. Und manchmal wird es dann halt auch umbenannt, klar. Manche Projekte scheitern, manche Projekte gibt es weiter, aber eins kann ich euch versichern, nichts ist ewig, vor allem nicht im Computerbereich, ja, und ihr müsst euch mal vorstellen, was das bedeuten würde, wenn Dienste immer existieren würden, ja, also ich meine, immer ist auch vom Philosophenstandpunkt her, ist ja klar, ne, geht nicht, und es ist nur die Frage, wie lange und in welcher Form und in welcher Menge das ist. Ja, man hat ja, kann so viele Beispiele bringen, ja, CD und Vinyl, ja. Damals hat man dann gesagt, ja, okay, oh, die CD, das ist das Neue, das ist super klasse, ja, und ja, war von der Soundqualität absolut toll. Dann hatten sich die Liebhaber der Vinyl aber wieder was anderes überlegt, ne, ja, CD, die hört sich so kalt an. Sprich, ne, es sind keine Störungen drauf, es ist alles perfekt so, ne, und das ist zu kalt. Ne? Man will ja die Fehler haben, ne, so hat man dann gesagt, na, hier, Vinyl ist besser, ist lebendiger, ist klingt, wie sagt man, klingt wärmer. Typischer Fall, wenn man nicht mehr weiter weiß, ja, an Argumenten sagen, das klingt einfach wärmer, das ist einfach wärmer, das hat mehr Leben, das, ja, genau wie mit den Büchern, E-Books, das elektronische Kram, dann, nee, mir ist lieber ein Buch, da kann ich blättern, ja, und so weiter, ja, genau, und die Buchtheke daheim, ne, also das Buchregal quillt aus allen Nähten und man hat doch nichts Gescheites drin, ne, im Regal. So ist dann die Realität. Aber gut, das ist für mich da ganz andere Sachen. Das Problem ist, dass sich halt eben alles weiterentwickelt, alles verändert. Heutzutage denkt man CD, naja, mäßige Qualität, klar, weil man jetzt die, auch wenn es keiner unterscheiden kann, ich habe es ja letzte Woche schon, glaube ich, oder vorletzte Woche schon gesagt, ne? Weil, wenn es keiner unterscheiden kann, das ist egal, ne? Hauptsache, man hat jetzt noch bessere Methoden, beispielsweise mit Lossless, Flak-Komprimierung, ja, das eben noch naturgetreuer darzustellen, noch kälter, also auf Deutsch gesagt. ja, und so entwickelt sich das eben alles. Ich weiß nicht, ob es da jetzt zum Beispiel was anderes, also ich meine, Lossless-Komprimierung heißt ja, ne, Komprimierung ohne Verluste. Weiß nicht, vielleicht gibt es in Zukunft, wenn Speicherplatz und überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, was sicherlich auch der Fall sein wird irgendwann, solange die, wenn die Hersteller endlich mal ihren Hintern hochbekommen und endlich mehr RAM in die Geräte einbauen, ne? Aber okay, was soll's. Irgendwann wird es so sein, dass wir hier mit unseren Handys ein Terabyte mit uns rumschleppen oder mehr sogar. Und dann brauchen wir keine Komprimierung mehr bei Dateien beispielsweise. Auch die Bandbreiten werden größer werden. Und dann werden auch die Downloads keine Probleme mehr darstellen. Ne? Wenn man dann, heutzutage müsste man vielleicht für unkomprimierte Musik, ja, dann schon noch ein bisschen warten, ein paar Minuten oder auch mal eine halbe Stunde, je nach Netzverbindung, ne, bis so ein Lied dann heruntergeladen wäre. Das macht keiner, klar. Aber in Zukunft wird es dann überhaupt gar kein Problem sein. Wir sehen ja 5G und YoWay hat ja auch schon angekündigt, hat schon gesagt, sie arbeiten bereits an 6G, ja, also an der Nachfolger von 5G. Und die Geschwindigkeiten werden immer schneller werden. Auch das ist eine logische Folge. Und somit kommen wir dann irgendwann zu einem Punkt, wo man sagt, okay, keine Komprimierung mehr. Und warum sollte man dann eben noch was anderes nehmen? Ja, fertig. Und zusätzlich zu diesen logischen Erweiterungen, zu dieser logischen Evolution kommen eben auch noch solche Sachen dazu, wie Firmen interne Abwägungen. Wenn Google eben jetzt zum Beispiel bei YouTube Music sagt, okay, hier, das ist unser neues Ding, fertig, dann ist es so. Und dann können sich die Leute noch so auf den Kopf stellen. Ja gut, sie können sich auf den Kopf stellen, dann tut Google wieder so ein bisschen zurückrudern. Ja, ist klar. Und das ist ehrlich gesagt noch schlimmer, als wenn Google dann endlich einen Schlussstrich ziehen würde, ja, bei den Sachen. Und da verlieren die dann auch jegliches Vertrauen bei mir. Weil entweder ist jetzt YouTube the one and only oder Google Play Music bleibt the one and only. So ein bisschen Google Play Music und normal YouTube Music, das geht bei mir gar nicht. Also das ist eine Firma, also braucht die auch eine Lösung dafür. Wenn eine Firma mehrere Lösungen für das Ganze, für ein und dasselbe Problem hat, ist es bei mir nicht seriös, ist es bei mir nicht vereinbar mit der zukünftig oder mit den Ausblicken in die Zukunft? Wie soll es denn da dann weitergehen? Ja? Und dann passiert nämlich genau das, was auch bei Google schon passiert ist. Dann kommt auf einmal logischerweise wieder ein Dienst dazu. Da haben wir auf einmal schon drei Dienste. so wie es eine Zeit lang bei den Messengern war bei Google. Ja. Und Google positioniert sich einfach da nicht richtig. Ne? Mit dem Kick Messenger, wie gesagt, das ist auch ein Problem. Das muss einem halt auch bewusst sein, dass das mit jedem Service, mit allem so passieren kann. Und am besten kann man da eben darauf vorbeugen, dass man sich mental darauf vorbereitet und sich auch, sagen wir mal, auch praktisch damit beschäftigt, dass es notwendig ist vielleicht oder sogar vielleicht selbst auch nur angesagt ist, also angesagt meine ich mit wohl besser ist, wenn man eben wechselt. Ja? Und ich habe glücklicherweise mit den Wechseln weniger Probleme als viele andere, weil ich, muss ich klar sagen, ich gehe da etwas rigoroser vor. Ich mache das einfach. Und wer nicht mitzieht, ist halt so. Ja, dann war es das. Es klingt hart, aber das ist eben so. Und ich meine, es gibt immer noch Alternativen, wenn dann jemand wirklich sagt, nö, hab keine Lust, dann muss man halt auf Alternative, gerade was Kommunikation anbetrifft, alternative Kommunikationsformen eben wieder zurückgreifen. Aber das, dass ich deswegen dann sagen würde, nö, dann mache ich das eben doch anders. Nein, weil eben auch hier bei sowas zählt, der beste Dienst ist gerade gut genug, weil ich eben auch halt Anforderungen habe in der Zukunft möglicherweise, daran denke ich auch immer und die will ich dann eben auch nutzen können. So, und jetzt, ne, Line ist bei mir natürlich das Nonplusultra bei Messengern, ganz klar. Werde ich an Line festhalten, immer und ewig? Weiß ich nicht. Wenn morgen ein Messenger kommt, der besser ist, wechsle ich. Ja, also der wirklich viel, viel besser ist als Line. Ne? So, wenn er nur so minimal besser ist, sehe ich keinen Grund zu wechseln, aber wenn wirklich was ist, wo ich heiße, also das muss ich haben, dann werde ich wechseln, das ist ganz klar. Und das ist immer das Problem bei vielen Leuten, wenn sowas passiert, also die Leute, die jetzt den Kick-Messenger benutzt haben, als ihre zentrale Kommunikationsschnittstelle für ihr Leben, die werden jetzt ziemlich getroffen sein. Das war aber auch schon immer so, ich kenne das von Foren beispielsweise. Ich habe ja früher viele Foren betrieben und dann habe ich mal, weil eben ein Forum wirklich langsam, aber sicher gestockt hat und ich gesehen habe, das geht so nicht mehr weiter. Ja, das ist auch nicht mehr sinnvoll, das weiter zu betreiben. Und dann habe ich eben das angekündigt. Und dann waren wirklich Leute da, ich möchte nicht im Detail jetzt posaunen, aber da waren wirklich Leute da, die waren dann in Gefahr. Deswegen, weil dieses Forum geschlossen wurde, weil das Forum war für die der Mittelpunkt, ja, ihres gesellschaftlichen Daseins. Das kann man als skurril sehen oder als normal, aber es ist egal. Fakt ist, man hat sich hier auf etwas versteift und das sollte man nicht tun. Es muss einem bewusst sein, dass so solche Foren, solche Messenger-Dienste oder was für ein Dienst auch immer, was für eine App auch immer, dass diese Apps niemals für immer da sein werden und dass man sich einen Plan B zurechtlegen soll bei Zeit, damit man eben hier auch entsprechend dann ohne Probleme agieren kann. Übrigens, so wie ich das jetzt auch mache, ich sehe, dass es wahrscheinlich in Zukunft immer wieder Probleme geben wird mit den Google Services und Huawei und Honor beispielsweise. Ich werde definitiv bei Honor und Huawei bleiben. Also ist für mich die logische Schlussfolgerung, ich muss mich von den Google-Diensten lösen und das mache ich dann auch. Aber das werde ich in der Community-Teil nochmal genau erörtern. Ja. Aber das seht ihr, so sieht es aus und macht euch das bewusst, keinen Dienst, den ihr jetzt benutzt, auch nicht Google an sich, auch nicht eine App, auch nicht Facebook, ist und wird immer da sein. Ja? Manchmal, wie gesagt, wird sich etwas sehr lange halten in verschiedenen Formen, wo man allerdings nach einiger Zeit das überhaupt gar nicht mehr erkennen kann, dass der Dienst der gleiche ist, dann ist quasi nur noch der Name übrig. Ja? Und bei anderen Sachen, die werden einfach verschwinden. Ja, und das war's. So ist es nun mal. Und am besten, wie gesagt, ist, wenn man sich das so vorstellt und auch immer bereit macht. Und dann ist es auch leichter mal zu sagen, okay, Leute, also ich nehme jetzt mal was Neues. Ne? Ich nehme jetzt was Neues und fertig. Ja, und dann entdeckt man wieder neue Aspekte und das ist ganz gut. Man bricht so ein bisschen aus seinem Käfig auch raus, den man sich selbst gebaut hat, ja, und entdeckt dann wieder neue Sachen, die man vorher gedacht hat, oh, das ist ja, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Ja. Aber wenn man es dann hat, sieht die Sache ganz anders aus. Immer so ein typisches Ding, ja, das brauche ich nicht. Ja, klar braucht man es nicht. Wenn man es nie benutzt, dann braucht man es auch nicht. Ja. Wenn man es aber dann benutzt hat, heißt ja nicht, dass es dann schlecht ist und dann braucht man es auch oder dann will man es auch, weil man dann eben sieht, was für Vorteile das haben kann. Ja, genau. Wer braucht schon Internet? Ja, das Einzige, was wir brauchen, ist Luft und Nahrung. Ja, das andere brauchen wir eigentlich nicht. Der Rest ist Luxus. Gut, News. Bestes Kamerafone, um jetzt gleich zum Huawei-Blog zu kommen. Ja, bestes Kamerafone, Huawei Mate 30 Pro, und zwar deutlich. Ja, das sagt nicht nur der Rio hier, sondern das sagt auch DxOMarkt. Und zwar, das ist ja so wie so ein Standard geworden, ja, bei diesen Tests da von Kameras, Kamerahandys, ja, weltweit angesehen natürlich. Und da hat jetzt eben das Huawei Mate 30 Pro einen fulminanten Sieg erreicht, ja. Fulminant deswegen, weil der Abstand wirklich groß ist. Sehr, sehr, sehr groß ist. Zum nächstplatzierten, also hier punktzahlmäßig gesehen, ja. Wahnsinn, 121 Punkte hat das Mate 30 Pro erreicht. Übrigens ist Huawei und Honor hier weiterhin stark vertreten, auch in dieser Liste. Das zweitplatzierte Gerät ist das Samsung Galaxy Note 10 5G, 10 Plus 5G mit 117. Also das sind schon 4 Punkte Differenz, das ist ziemlich viel. Wenn ihr zum Beispiel mal seht, dass das Huawei P30 Pro mit 116 getestet wurde, ebenso das Samsung Galaxy S10 5G mit 116. Und das nächstplatzierte eben das Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G war mit 117, also nur ein Punkt mehr. Und Huawei Mate 30 Pro gleich mit 4 Punkten mehr Abstand, Wahnsinn. Übrigens, also die Abfolge geht, das Mate 30, Galaxy Note 10, Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10 normal, Honor 20 Pro mit 113 Punkten, Honor Mate 20 Pro mit 112 Punkten, OnePlus 7 Pro mit 111 Punkten, Xiaomi Mi 9 mit 110 Punkten, dann kommt schon wieder ein Huawei P20 Pro mit 109 Punkten und dann das Samsung Galaxy S10 Plus mit ebenfalls 109 Punkten. Ja. So sieht es also aus, und das seht ihr auf dieser Liste, auf dieser Top 10 ist noch nicht mal das Pixel mehr drauf. So gut sind die Smartphones in den Kameras mittlerweile, ja. Und dann seht ihr mal, also wie groß da der Abstand ist. Ich guck mal, ich mach mal die Liste etwas größer, dass ich mehr sehe. Wo ist das? Google Pixel 3 ist das beste getestete Google Phone momentan, ja. Und das hat, haltet euch fest, 102 Punkte noch hinter dem Xiaomi Mi Mix 3. Ja? Also 102 Punkte, und das Huawei Mate 30 Pro hat 121 Punkte. Da könnt ihr das mal überlegen, was das für ein Unterschied ist. Wahnsinn. Nun denn, also, schön, dass da... sich DxOMarkt jedenfalls nicht von anderen Sachen ablenken ließ, ja, und hier weiterhin neutral eben die Kamera bewertet hat. Ja, kurz, Huawei tut ja immer mehr in diesen sogenannten Kleingeräten aktiv werden, so Wearables, Smartwatches und so weiter, und hat dafür jetzt einen neuen Chip auf den Markt gebracht, den Kirin A1 Chip, und der kommt in die Watch GT2 und in diesen Kopfhörern, diese FreeBuds 3, ja, interessant. Und damit wird eine sehr hohe Leistung mit sehr effektivem Stromverbrauch eben ermöglicht. Und möglicherweise, so Huawei, möchten die diesen Prozessor auch anderen Firmen zur Verfügung stellen für ihre Wearables. Also der Kirin A1, der neue Mini-Prozessor sozusagen für die Kleingeräte, Kleinstgeräte. Das Huawei Mate 30 oder die Serie Mate 30 war in China oder ist in China jetzt auf den Markt gekommen. Yay, cool, ne? Also erstmal draußen, kommt erstmal in China, Europa kommt später dran. Ja, Ausrufezeichen, wer es immer noch nicht glauben will, ne? Jetzt ist aber so, ich glaube, ich weiß jetzt auch den Grund, warum das nicht global, weltweit am gleichen Tag erscheint. Denn die Kapazitäten, ja, die selbst bei so einer großen Firma wie Huawei vorhanden ist, sind auch da begrenzt. Ja. Und in einer Minute waren alle Mate-Geräte ausverkauft in China. Das muss man sich mal vorstellen, in einer Minute, so gefragt ist das Teil. Ich habe übrigens auch schon mal rumgerechnet, also es wird ja erwartet, dass das Mate 30 über 20 Millionen Mal verkauft wird. Und dabei wurde berücksichtigt, dass es eben in anderen Ländern nicht so stark verkauft wird. Also das Mate 30 wird ein absoluter Renner werden, alleine durch die Verkaufszahlen von China. Ja, alleine dadurch. Ist halt ein großes Völkchen, ja. Die sind nicht unbedingt angewiesen auf die Europäer oder auf die Amerikaner, ja. Die können auch leben mit sich selbst. So sieht's aus. Jedenfalls sind da etliche Geräte eben in einer Minute über den Ladentisch gegangen. Wird es wahrscheinlich schon wieder eine neue Charge geben, oder zumindest kann man es weiter vorbestellen, ja. Denn die Produktion ist ja in vollem Gange. Aber das sieht man mal, dass es vollkommen sinnlos gewesen wäre, das Teil weltweit am gleichen Tag zu starten. Und übrigens, es hat Huawei auch noch nie gemacht. Noch nie wurde ein Gerät, ein neues, das war beim Mate 20 so, das war beim P20 so, noch nie wurde ein Gerät weltweit gleichzeitig gestartet, weil wo sollen denn die Kapazität herkommen? Die können ja auch nicht zaubern. Ja, die müssen die Dinger herstellen erstmal. So sieht's aus, und deswegen keine Panik auf der Titanic. Ja, Europa kommt später. Wann später hat Huawei nicht gesagt, aber wen kann man das verdenken? Vielleicht spekulieren die bis zur letzten Minute noch drauf, dass da noch irgendwas sich tut. Ne? Aber sieht momentan ja auch schlecht aus. Mal sehen, wie lange es noch dauert, bis China Machtwort spricht, ja, mit der kleinen USA, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Gut, Huawei und Bootloader, das war interessant, ja, ich habe ja letzte Woche berichtet, dass der Chef selbst gesagt hat, dass der Bootloader entsperrbar ist, und in der Tat hat es auch dieser Chef gesagt. Also, das ist eine offizielle Aussage von Richard Yu, ja, das ist der CEO von Huawei, also der oberste Obermacker, okay, und der hat gesagt, das Mate 30, das kann man entsperren und fertig. So, und jetzt kommt auf einmal ein Sprecher der Firma, ein Sprecher, Spokesperson, ja, Ich hoffe, der hat den Job nicht mehr jetzt. Aber trotzdem, da hat er den Job noch. Und da sagte er, dass die haben keine Pläne, den Bootloader also zu entsperren. Okay. So, erstmal Frage. Ich glaube, da gab es ein Missverständnis. Das Gerät, es gibt ja einen Unterschied, ob der Bootloader entsperrt ist oder ob man den entsperren kann. So. Der Chef hat gesagt, man kann den entsperren. Und der Sprecher hat gesagt, es gibt keine Pläne, den Bootloader zu entsperren. Das heißt, die Geräte, die ausgeliefert werden, werden selbstverständlich, so wie es auch üblich ist, keinen offenen Bootloader haben, sondern einen gesperrten Bootloader. Diesen kann man aber entsperren. So die Vermutung, ja, dass eben da sowohl erstmal die Programme, die gar nicht funktionieren, wenn der Bootloader entsperrt ist, da gibt es ja ein paar, dass man die nutzen kann, und auf der anderen Seite, dass man dann doch das Gerät entsperren kann. Übrigens, unabhängig davon, ob der Bootloader entsperrbar ist oder nicht, ja, was, wie gesagt, der Fall sein wird, zumindest wenn man dem Chef trauen darf. Ne? Ich meine, das steht über dem Firmensprecher. Ja, da war wohl eine Misskommunikation verantwortlich zwischen den beiden. Selbst dann ist es überhaupt kein Problem, die Google Apps nachzuinstallieren für die unverbesserlichen Leute, die den unbedingt haben wollen. Okay. Ansonsten sage ich, welcome to the new world. Dann, was haben wir noch? Ich habe hier auch noch einen Link reingesetzt. wie kann man die Google Apps auf das Mate 30 installieren? Ist relativ einfach, gibt eine schöne Schritt-für-Schritt-Anleitung, ja. Das ist natürlich noch nicht die Lösung für den Endanwender, aber man kann es innerhalb von wenigen Minuten machen, ja, mit der Anleitung dürft es jeder hinbekommen. Aber das wird, da braucht ihr keine Angst haben, das wird noch einfacher werden. Da wird es eine One-Click-Lösung geben, und zwar in der entsprechenden Sprache. Hier muss man noch mit so einem Tool arbeiten, das auf Chinesisch ist. Ja, das ist aber kein Problem. Wie gesagt, ein paar Buttons klicken und schon funktioniert es. Da wird es eine One-Click-Lösung geben in der Landessprache, und dann sind die Apps drauf. Ja, das sage ich klipp und klar. Das macht Huawei und andere Firmen in China übrigens schon seit vielen, vielen, vielen Jahren so mit den Google Apps, und es gab bisher keine rechtlichen Probleme. Ich möchte nicht ausschließen, dass da jetzt dann die juristische Brechstange geschwungen wird vom Mann mit den orangenen Haaren, aber das ist dann auch kein großes Problem, meiner Meinung nach. Denn Huawei wird es einfach machen und fertig. So, Ende Gelände. Die werden das dann auf einer chinesischen Webseite machen, und dann war's das. Ja. Und dann klickt man da drauf und dann wartet man ein bisschen und dann funktioniert's. So, ja. Wie gesagt, wenn man es haben will. Noch was. Ich muss sagen, noch eine Newsmeldung hat mich hier erfreut diese Woche. Ich habe so langsam aber sicher das Gefühl, das war das Beste, was der Android-Szene passieren konnte, beziehungsweise was Huawei passieren konnte. Naja, vielleicht nicht direkt Huawei, aber was die Entwicklung von Alternativen angeht, auf jeden Fall. Denn es wird eine Alternative geben zu dem Push-Service von Google. Ein neuer Push-Service wird sich in China etablieren, der dann genutzt wird von allen Huawei, Oppo, OnePlus und Realme-Programmen. Zunächst mal, da können sich noch andere dazu gesellen. Ja. Es wird nämlich ein eigener Unified Push-Notification-Service geben für diese Firmen und wie gesagt später noch für mehr. Zusammengefasst ist das in der Unified Push Alliance. Richtig interessant. Insgesamt haben 74 Mitglieder da schon quasi diese Allianz gehuldigt. Ja? Und das ist interessant. Auch Xiaomi ist Mitglied davon, hat zwar jetzt noch nicht nichts angekündigt von den Geräten, aber soweit ich weiß, Oppo, Xiaomi gehört, glaube ich, mit zu Oppo, wenn ich das richtig weiß, auf Umwegen. Oder war das OnePlus? Ich bin mir nicht ganz sicher, ja. Jedenfalls auch die solche Portale wie Kihu 360, Alibaba, also AliExpress, ne, gehört auch dazu, JD.com und so weiter, sind dort mit dabei, und die alle beteiligen sich daran. Das wird also was richtig Interessantes, eine echte Alternative, und damit ist ein weiterer Dienst nicht mehr notwendig. Diese Firmen werden ihre Geräte, komme was da wolle, umstellen auf diesen Push-Notification-Service, auch wenn weiterhin das normale Android irgendwann wieder draufkommen darf, werden die Push-Notifications eben mit diesem Dienst ausgeliefert werden, nicht mehr mit dem Google-Push-Notification. So, das ist eine Ansage, und es zeigt, jetzt geht's rund. Die Abspaltung, die Trennung hat begonnen, und die wird auch noch weiter sich vollziehen, bis wir dann letztendlich ein vollkommen autarkes System haben, und dann bin ich happy. Und wieder übrigens eine Meldung, wo ich gesagt habe, das ist ja richtig cool. Noch was Positives hat dieser Hickhack hervorgebracht, nämlich es gibt wieder einen neuen Huawei-Laptop, und der ist auch wieder, wie bereits der vorher angekündigte Laptop, mit Linux ausgeliefert. Jetzt geht's also auch ab für Linux deswegen, weil ganz klar, die haben da Probleme mit den Lizenzen für Microsoft Windows, ja. Sehen die da, oder möglicherweise haben sie Probleme mit Microsoft Windows, bisher ist da nichts spruchreif, ja, Microsoft hat sich dazu noch nicht geäußert, Aber theoretisch dürften die eben auch keine Geschäfte mehr machen mit Huawei. Und Huawei greift da gleich vor und bringt jetzt immer mehr Laptops raus mit Linux als Betriebssystem, was auch übrigens für China gar nicht so schlecht ist, denn auch Linux ist in China relativ weit verbreitet. Die haben sogar eine eigene statische Linux-Distribution hier. Von daher kann das nur gut sein, denn dann wird auch dafür gesorgt, dass die entsprechenden Komponenten in dem Gerät auch mit Linux kompatibel sind. Etwas, was man immer wieder für große Probleme sorgt. Ja, klar, ich kann mir irgendeinen Laptop kaufen, kann dann probieren, Linux drauf zu machen. Ob es klappt, steht in den Sternen. Ja, oftmals gibt es da schon einige Probleme, die man überwinden muss, und oftmals werden auch etliche Komponenten, die verbaut sind, dann gar nicht unterstützt von der jeweiligen Linux-Version, und man muss entweder sehr lange warten oder es geht überhaupt nicht, ja. Und das ist natürlich hier dann nicht der Fall, weil Huawei dann natürlich, wenn die den Laptop ausliefern mit Linux, auch darauf achten, dass alle Komponenten mit Linux zusammenarbeiten. Da kann ich nur sagen, geil, ja. Absoluter Hammer. Ein super High-End-Laptop mit Linux-Kompatibilität garantiert, inklusive Linux, ja, irre. Und der kostet dann auch noch ein bisschen weniger als Version, $42 weniger, ja, als die Version mit Windows, die es noch gibt, solange die eben die Verträge noch durchführbar sind. Also in China kostet das $561, also gar nicht so teuer, dieser Laptop. Ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken. Es geht da um den Glory MagicBook 2019er Version mit 14 Zoll Display, 256 Gigabyte SSD, glaube ich, ist das, genau, und und auf einer Ryzen 5 3500U Basis mit 8 GB Hauptspeicher. Also gar nicht so schlecht. Ja, das scheint schon was zu können, dieses Teil. Irre. Ich gucke mal, ob ich da gerade noch weitere Daten finde. Es gibt noch eine Version mit 512 GB SSD-Speicher, für die mehr Platz intern brauchen. Externe Drives kann man ja natürlich anschließen, logisch. 8 GB, ja, das wissen wir. Ja, gut, also mehr ist davon auch nicht zu sehen. Bei den technischen Daten, 14 Zoll Display habe ich schon gesagt. Ein leichter Notebook, sehr dünn auch. Ich glaube, der geht unter diesen, wie nennt man die, ich weiß nicht genau, da gibt es einen speziellen Namen dafür. Also das MagicBook 2019 mit AMD Ryzen 5 Prozessor. Wahnsinn. Cooler Preis. Da werde ich schon wieder hellhörig. Und das noch mit Linux. Wuhuhu. Übrigens die Farbe Starry Sky, das ist interessant, leider sehe ich die nicht, schade, was das wohl ist, ich weiß es nicht genau, aber hört sich schon mal cool an. Okay, so, jetzt mal weiter, jetzt habe ich wieder hier meine Seite zugemacht, das darf doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein. Meine Güte, so ist es halt. Ich schließe zu schnell die Sachen, Mensch. Ich da wieder zurück, hoffen wir es. So, okay. Alright. Der kleine Unterschied des Honor 9X übrigens in Europa, Honor X Pro, ja, tatsächlich, es gibt einen Unterschied, ja, und wenn ihr jetzt denkt, nein, was ist da jetzt passiert, nichts Schlimmes, ich weiß doch nicht, warum der Hintergrund ist, ich vermute Lizenzprobleme, aber das Honor 9X Pro hat in Europa den Fingerabdruckscanner auf der Rückseite und nicht wie die chinesische Variante an der Seite des Gerätes. Wie gesagt, warum genau das geändert wurde, ist nicht klar. Ich vermute aber, dass es hier um Patente geht, wo vielleicht in Europa an der Seite die Patente von anderen gehalten werden und in China das eventuell nicht durchsetzbar ist. Von daher, ist das ein Problem. Alles andere bleibt gleich. 810er Kirin-Prozessor, der neue Midrange-Prozessor, 8 GB RAM, Es gibt auch eine kleinere Version mit 6 GB RAM, 128 bzw. 256 GB Speicher, 4000 mAh Akku, Bluetooth 5.0, Kopfhöreranschluss und basierend auf Android 9. Bei der Auslieferung wird natürlich geupdatet, ganz klar. Okay, next. Und wieder schließe ich meinen Tab. Ich bin noch richtig gut heute. dabei habe ich jetzt mittlerweile schon zum Mittag gegessen. Ist noch relativ früh, muss ich sagen, für den Uncast. Und ich muss jetzt auf die Tube drücken. 40 Minuten schon vorbei. Neues Sword Art Online Game zum Vorregistrieren. Wer die Anime-Serie und die, ja, man kann schon fast sagen, Game-Serie von Sword Art Online immer noch nicht über hat, für der wird sich freuen, denn man kann sich jetzt vorregistrieren für ein neues Game aus der Reihe. Das nennt sich Sword Art Online Alicization Rising Steel. Das ist ein frischer Zungenbrecher. Ich erkläre jetzt die Story nicht groß. Ist extrem kompliziert. Wer um die Story von Kirito und Co. weiß, der weiß, dass sich das Universum im Moment also massiv aufgebläht hat. Früher war das so eine einfache Story. Jetzt mittlerweile sind so viele Ecken und Enden auf. Aber das macht vielleicht auch mittlerweile auch den Reiz aus. Das Game von Bandai Namco, wie gesagt, wird erscheinen im Play Store. Und man kann sich jetzt vorregistrieren, dass man auch gleich benachrichtigt wird, sobald es verfügbar ist. Das Xiaomi, und da kommen wir jetzt mal zu dem Blog. Xiaomi Mi Mix Alpha ist vorgestellt worden in China. Also das ist wirklich ein Superphone. Eigentlich ein Traumphone bis zum Preis. Ja. Ich sage gleich noch was dazu. Das Teil hat ein Display, das an einer Seite komplett, also eigentlich komplett drumherum gewoben ist. Also das ist sehr schwer. Ich lasse den Link auf jeden Fall drin. Klickt mal drauf. Das ganze Handy ist ein Display, geteilt durch eine relativ dünne Leiste, wo die Kameras und alles drauf sitzen, die Kameras, Sensoren etc. Und ansonsten ist das Gerät ringsrum ein Display und hat die Leiste, die Notification-Leiste an der Seite. Und eigentlich ist das ein Traumphone. Auf sowas warte ich schon, dass endlich mal auch wieder ein anderes, ich hätte zwar eigentlich auch gerne eine andere Form, aber zumindest ist es ein anderes Nutzungsmuster hier zu erkennen. Warum ist zum Beispiel die Notification-Reihe immer oben? Ja, wenn man doch seitlich mittlerweile schon viele Bildschirme hat, die seitlich abgerundet sind, könnte man die Notification-Bar doch auf die Seite legen und dann das quasi den Rest vom Display nutzen. Ich bin ja ein Verfechter von 100% des Displays möchte ich auch nutzen. Ja? Und damit ist das möglich. Notch oder ähnliches braucht man da nicht. Deswegen gibt es oben und unten nur winzige Bezels. Ja? Und rundherum ist das Gerät ein Display. Der absolute Future-Wahnsinn cool. Ja? Muss ich sagen, irre. Deswegen hat das Ding auch ein 180% Screen-to-Body-Ratio. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das ist auch das Gerät, was angekündigt war, mit einer 108-Megapixel-Kamera zusammen mit einer 20-Megapixel-Weitwinkel-Linse und einer 12-Megapixel-Telefoto-Linse. Was soll ich dazu sagen? Bilder mit 12.032 x 9.024 Bildpunkte Auflösung. Also, ja. So sieht's aus. Irre. Zusätzlich, wie gesagt, mit der 20-Megapixel-Weitwinkel und 12-Megapixel-Telefoto mit, also zweifach Zoom. Das muss ich schon sagen, ist der Hammer. Selfies, deswegen gibt's auch keinen Notch oder ähnliches, haben sich da dann natürlich auch ganz klar so gelöst, dass man das Handy einfach umdrehen kann, sodass man auf die Kamera guckt und dann geht der Rest vom Display dort an und kann das dann eben nutzen. Auch weitere Bedienelemente und so weiter, Knöpfe gibt's dort keine mehr an dem Gerät, ja, das wird alles über die Bedienelemente an der Seite im Display gemacht, ja, die dann auch angezeigt werden. Richtig cool, dort sieht es aus die Uhr und so weiter. Also das ist ein Phone nach meinem Geschmack. 855er Snapdragon drin, 12 GB RAM, 512 GB Storage. Ja, ich möchte nochmal sagen, 12 GB RAM, yay. 4050 mAh Akku, 40 Watt Fast Charging System. Und ich kann nur sagen, guckt es euch mal an, das ist der absolute Überhammer. Warum sich meine Begeisterung noch einigermaßen in Grenzen hält und ich das Teil nicht schon sofort vorbestellt habe, ganz klar. Erstmal ist es im Moment nur in China erhältlich. Es gibt es nur in limitierten Auflagen und das Teil kostet $2,815. Ist natürlich ausverkauft, ne? Aber ich muss sagen, auch wenn es bei diesem Gerät preislich noch jenseits von Gut und Böse ist, das Gerät zeigt eine neue Form vom Smartphone, und das wird in einer abgeänderten, vielleicht abgemilderten Form kommen, ja, in andere Xiaomi-Geräte in Zukunft, die dann eben auch einen normalen Marktpreis haben. Das hier ist eine Studie, ja, die man aber auch kaufen kann, ja, sehr cool. Aber das wird Auswirkungen haben auf künftige Handy-Generationen, zumindest von Xiaomi. Ich bin aber auch überzeugt davon, dass andere chinesische Firmen sich das genau angucken werden und vielleicht sowas machen werden. Dann das Xiaomi Mi 9 Pro 5G ist ebenfalls gestartet in China mit einem SD, also Snapdragon 855 Plus Prozessor, 12 GB RAM und 30 Watt Wireless Charging. Hier kommt eine 48 Megapixel Triple-Kamera hinten zum Einsatz. Das Ganze wiegt knapp 200 Gramm und hat ein Full HD Plus 6,39 Zoll Super AMOLED Display mit einer 19,5:9 Aspect Ratio. Micro-SD-Karte gibt es zwar keine, aber ich glaube mit 512 GB RAM, was man maximal haben kann, ist auch nicht unbedingt erforderlich. Ja. Durch die 30 Watt Wireless Charging und 40 Watt Charging mit Kabel geht es alles relativ schnell, 48 Minuten, beziehungsweise Wireless dann eben 69 Minuten. Cool. Auch hier eine spezielle Einheit, um die Hitze abzuleiten, zu dieser Flüssigkeitskühlung, was ja schon in einigen Geräten verwendet wird. Und somit haben wir hier wieder ein Top-Modell, das preislich dann allerdings auch ganz gut ist, muss ich sagen. Also die teuerste Version mit 12 GB RAM, 512 GB Storage kostet nur 665 Euro. Das ist eigentlich ganz okay für die Leistung, muss ich schon sagen. 8 GB RAM mit 128 GB ist die kleinste Version, die kommt dann mit 520 Euro auf euer Konto eingeschlagen. Ja, genau. Übrigens, wer das Gerät kauft, 1 TB Cloud Storage gibt es für ein Jahr kostenlos mit dazu bei Xiaomi. Auch nicht schlecht. Offenbar erste Wear OS-Uhr von Xiaomi im Anflug. Das ist eine interessante Neuigkeit gewesen. Bisher hat ja Xiaomi keine Smartwatches mit Wear OS drauf und das soll sich jetzt ändern. Offenbar ist da was im Anflug. Wenn man den ersten Fotos trauen darf, soll die auch relativ schnieke aussehen. Man sieht allerdings auch gleich, dass die nicht die teuersten sind. Plastikgehäuse. Ja, was aber im Umkehrschluss auch hoffen lässt, dass die Preise halt auch sehr, sehr gut sein werden. Wird vielleicht die Marke von 100 Euro geknackt werden? Mal gucken. Das wäre schon eine kleine Sensation, eine Wear OS-Uhr mit vollwertigem Wear OS drauf, aber unter 100 Euro bei Erscheinen. Das könnte wirklich was werden. Aber das ist nur eine Spekulation von mir. Gucken wir mal, was daraus wird. Dann noch, MIUI 11 ist offiziell und für Produktivität ausgelegt. Die sieht schon ein bisschen überarbeitet aus, das muss man schon sagen. Da haben die einiges dran geschafft. Man sieht, dass durchweg bei diesem MIUI 11, dass jetzt langsam die Kinderstube verlassen wird und das Ganze ausgelegt wird auf professionelles Arbeiten mit dem Gerät. Es ist ja immer so, am Anfang haben die Techniker natürlich, und das ist auch, finde ich, immer sehr gut, wenn es so ist, ja, haben die Techniker immer viel Spielereien, ja, die sie unterkriegen wollen. Und manchmal merkt man, dass diese Spielereien eben zwar nützlich sind, aber noch nicht so integriert sind, dass sie für einen Normalanwender, der eigentlich nichts von Spielereien hält, auch wirklich Nutzen bringt. Ja? Zumindest nicht offensichtlich. Und mit der Zeit werden ja dann diese Betriebssysteme immer weiter optimiert. Und jetzt ist da tatsächlich mit MyUI 11 meiner Meinung nach ein Punkt erreicht, wo man ganz klar sagt, also dieses OS ist nun für produktiven Einsatz, für professionelle Nutzung absolut okay. Man sieht hier auch noch weitere Funktionen, die integriert wurden, zum Beispiel Easy Screencasting ist damit integriert worden, sodass man leicht auch größere Dokumente und so weiter an ein Laptop oder Beamer oder LCD-Display schicken kann. Ja. Ich muss nochmal genau gucken, ob es hier auch so eine Art PC-Mode gibt, also so ein Desktop-Mode wie bei Huawei und Samsung. Kann ich jetzt auf die Schnelle so nicht erkennen. Aber wie gesagt, die einzelnen Teile vom System sind jetzt wirklich super genial integriert, sodass es auch für normale Anwender durchaus ein effektives System ist. Cool. MyUI 11, immer schön, dass man, wenn man sieht, wie sich solche Systeme weiter verbessern und entwickeln. So, ganz kurz, der Google Play Pass ist gestartet. Da hat man jetzt Zugriff auf momentan 251 Apps, zumindest in den USA. Bei uns ist er, glaube ich, noch nicht verfügbar. Und da kommt immer mehr dazu. Ich habe mir mal so einen kleinen Überblick besorgt. Ich muss allerdings sagen, es ist genau das eingetreten, was ich erwartet habe. Die Games, die im Moment verfügbar sind, sind meistens oder Games oder Programme. Es sind ja nicht nur Games, sondern auch Apps. Sind meistens so B-Apps und B-Games. Ja, die Dinger, die ja, sind eigentlich genau die Apps, wo man normal auch nicht kauft. Sorry, also nur sehr selten, sage ich mal so. So kommt mir es jedenfalls vor. Also es ist einfach ein, also die besten da drin ist noch Pocket City und Mini Metro, ja. Aber wenn ich dann so sehe, Word Search, Crossword Puzzle, ja, English Guess the Phrase, Word Search und so, das sind so die Apps, die eben, die man eben so in seiner Freizeit mal programmieren kann und dann einstellen kann. Und genau das ist eben das Problem, was ich von Anfang an vermutet habe. Die Qualität der Apps ist einfach nicht so, in der Masse jedenfalls, nicht so verführerisch, dass man den Preis rechtfertigen kann. Also wenn ich hier sehe von diesen 250 Apps hier, wenn ich da so überfliege, würde ich davon vielleicht 2 Stück kaufen. Wenn ich diese 2 Stück kaufe, bin ich billiger als mit diesem Play Pass Abo, auf jeden Fall. Ja, und dann brauche ich das nicht. Ja. Also das ist einfach eine Abwägungssache. Ich bin da wenig begeistert. Ich wäre begeistert, wenn es Google geschafft hätte, dass die hingehen und sagen, okay, hier, ne, Google Play Pass, alle Apps im App Store oder zumindest alle Games, das hätte mir schon gereicht, alle Games im App Store sind für Play Pass Benutzer kostenlos zu nutzen. Fertig. Das wäre eine Ansage gewesen, das wäre ein Wort gewesen, hätte ich sofort gesagt, ja, den will ich haben, fertig. Aber so, nee, tut mir leid, also wenn ich die B-Apps bekomme, die B-Ware und dafür auch noch mehr zahlen muss, nö. Niemals, ja, sehe ich nicht ein. Gut, nächstes OnePlus 7T ist offiziell auch, da gab es ja im Vorfeld eigentlich schon alle möglichen Informationen, aber ich will es nochmal kurz zusammenfassen, weil es jetzt eben offiziell ist. Die neues 90 Hertz Display ist drauf. 855 plus Snapdragon, 8 GB RAM und 128 GB Storage. Ja, da hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet für einige Märkte. Ich weiß nicht, ob Europa da dabei ist. Gibt es auch eine 256 GB Version? Ich hoffe es jedenfalls. Trotzdem hätte ich da vielleicht schon für ein Modell, das jetzt Ende des Jahres halt rauskommt, vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet. 6,55 Zoll Display eben mit einer 1080p Auflösung, adaptiert natürlich an die horizontal in dem Fall, 20:9 Bildschirmratio und AMOLED-Display. Technologie, Octa-Core-Prozessor ist ja das Snapdragon 855 Plus. Die Kameras, drei Kameras hinten, 48 Megapixel, Hauptsensor, 12 Megapixel Telefoto mit zweifach Zoom, 16 Megapixel Ultra-Weitwinkel-Sensor. Also auch hier ist man gut versorgt mit den Kameras. Front-Facing-Kamera ist dann 16 Megapixel. Video-Auflösung ist auch 4K in 60 Frames pro Sekunde möglich. Super Slow-Mo 960 Frames pro Sekunde. Weit weg vom Huawei Mate 30 Pro übrigens. Ja, was sind über 7000 Frames pro Sekunde. Kann diese Slow-Motion-Funktion dort verarbeiten. Wahnsinn. Aber gut, dafür ist es auch eine andere Preislage. Tja, und wie die Preislage ist, das würde ich euch gern gesagt, genau, aber ich kann es euch nur in etwa sagen, nämlich für circa $600. Die Preise für Europa muss man noch abwarten. Jo, eins haben wir noch, das Ulefone oder Ulefone, ja, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll, Armor 3W oder und 3WT. Das ist so ein Outdoor-Phone, ja, wie soll ich das am besten beschreiben? Also das Ding sieht auch gleich schon nach Outdoor aus, ja, richtig robuste Bauweise, man nennt es Rugged, ja, Rugged Phone, IP68, IP69K zertifiziert, auch Miele-Standards sind da mit drin, ist auch schon Praxis getestet worden, und was soll ich sagen, also wenn das Teil kaputt geht, dann hätte ein anderes, also kein anderes Smartphone überlebt. Ja. Hat eine 10.300 mAh Batterie drin, Akku, ja, Wahnsinn. 6 GB RAM, 64 GB Speicher. Was soll ich dazu sagen? Ja, also ist es ein Outdoor-Gerät. Ich weiß nicht, was der Firmen ihr Problem ist mit Outdoor-Geräten und Leistungsdaten. Weiß ich nicht. Also, okay, also für mal Geocaching zu gehen, reicht es aus, diese Leistungsdaten. Aber als Main Driver, wie es so schön heißt, ist als Hauptgerät nicht. Sony 21 Megapixel Kamera, NFC, Google Pay Funktion, Android 9.0 ist standardmäßig drin. Und das 3WT hat gegenüber dem 3W noch eine zusätzliche Walkie-Talkie-Funktion und deswegen ist oben auch eine tatsächlich eine richtige Antenne dran, weil das ist eine echte Walkie-Talkie-Funktion. Ich weiß allerdings nicht, in welchem Bandbereich das arbeitet, da muss ich erstmal gucken. Und das ist auch die Frage, ob das dann die Zulassung erhält, weil je nachdem, was für Frequenzen dort benutzt werden, geht's oder geht's nicht. Das Armor 3W kostet erfreulicherweise dann auch nur $239, das 3WT, $279 und ich denke, das ist schon eine Alternative, vor allem mit den 10.300 mAh Akku, eben statt, dass man sich zum Beispiel ein Garmin Navi holt, ja, also so ein Navigationssystem für Outdoor, für Geocaching etc., ja, holt man sich doch dann lieber ein Ulefone Armor 3W, kostet sogar weniger als vergleichbare Modelle von Garmin, kann aber wesentlich mehr und dank Ortung mit, was ich einfach stark davon ausgehe, Galileo, GPS, GLONASS und Beidou, ja, dürften alle Systeme vorhanden sein, ist die Genauigkeit extrem hoch und ja, da ist alles drin, was man eben braucht als Outdoor-Gerät. Und übrigens für die Geocacher, diese Walkie-Talkie-Funktion auch interessant. Es gibt nämlich ein offizieller Geocaching-Kanal für diese Quäken. Ja. Viele, oder was heißt viele, einige Geocacher haben auch so ein so ein Funkgerät mit dabei, das aktiv ist auf diesem Kanal. Wenn man dann zum Beispiel Hilfe braucht, für ein Rätsel zu lösen oder so, kann man sich auf diesem Kanal hier melden und kann fragen, ob dann ein Geocacher in der Nähe ist, die vielleicht auch gerade diesen Cache machen. Gar nicht so schlecht und macht Laune. Okay, also Unifone Armor auf jeden Fall für die Outdoor-Fans einen Blick wert. So, jetzt komme ich aber ganz schnell zu der Community. Mal gucken. Und zwar gab es da erstmal am Anfang mit der Veröffentlichung vom Uncast Probleme. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es Google Podcasts bereits schon gibt im Play Store bei uns zum Download. Keine Ahnung. Naja, okay, was soll's. Ist eh, also ich halte das Programm eh für nur, also zu rudimentär. Das hat ja nicht so viel Funktionen, ne? Aber trotzdem, vielleicht ist gerade die Einfachheit dann eben das, was den Reiz ausmacht, ne? Auf jeden Fall haben tatsächlich einige hier diesen Podcast-Client in Benutzung und da kam der Ankasten, die Rüge des Wochensicht, nicht an. Also zumindest erstmal nicht an. Okay, und mit, glaube ich, ein oder zwei Tagen Verspätung, zwei Tage waren es, glaube ich, ist er dann erschienen. Sehr mysteriöse Probleme bei Google Podcast. Bin ich dort jetzt auch in der Under Review, so wie es bei den letzten Veröffentlichungen war, bei YouTube. Also, wenn das der Fall ist, das ist eine reine Spekulation, ich weiß nicht, es war vielleicht nur ein technisches Problem, bei denen, bei mir jedenfalls nicht, weil die anderen unabhängigen Podcast-Clients, die ich übrigens nur empfehlen kann, Leute, holt euch die unabhängigen Podcast-Clients, wo keine Zensur herrscht, wo ihr die Feeds direkt kriegt, ja, da waren nämlich die Rios Wohnsitz und, der Uncast bereits schon vormittags online. So, dann gibt es noch was. Ja, ich habe auch hier geschrieben, dass ich da auch gerade dabei bin, die Google Services und Google Apps von meinem Smartphone zu löschen. Und habe natürlich festgestellt, dass es da tatsächlich, da war doch noch was, ne? Ja, genau, so einfach ist das nämlich nicht. Also die Google-Services kann ich schon mal gar nicht loswerden. Ja, die laufen einfach im Hintergrund. Und viele Apps sind natürlich auch damit dann verknüpft. Das heißt, ich kann nicht wahllos die Apps löschen, weil dann eben auch viele Sachen nicht mehr funktionieren. Die eigentlich funktionieren müssten, weil ich ja noch die Google-Services habe. Also das heißt, ich habe ja keine Alternative dazu, ja, auf diesem Gerät. Und da wird es einem dann bewusst, wie gut es ist, dass es endlich dann auch eine Alternative ohne Google Services gibt, wo man dann sogar noch entscheiden kann, man will die sich drauf machen oder auch nicht. Weil ich habe jetzt die Entscheidung nicht, die Google Services zu löschen. Das geht nicht. Ja? Das Phone ist dann nicht entsperrbar, das heißt, ich kann auch kein Custom ROM drauf installieren. Ja? Und das bedeutet schlicht und ergreifend, ich habe keine Wahl. Bei dem Huawei Mate 30 ohne Google-Dienste, da habe ich die Wahl, ja, und das ist ja ein Riesenplus, das ist ein Riesenvorteil, zumindest, wenn man halt technisch versiert ist und weiß, was man tut, ja. Okay, also das heißt, ich habe ein Problem, ich fahre die Dienste zurück, ich nutze die größtenteils nicht mehr, wie gesagt, Panik ist bei mir nicht angesagt, das habe ich auch letztens nicht gemacht, das letzte Mal, sondern ich schränke die immer weiter ein, eben bis ich eben davon so weit gelöst bin, dass es keinerlei Unterschied mehr macht, ob ich jetzt Google habe oder Google nicht habe. Ja? Deswegen eben diese Maßnahmen, ja, und ich werde halt jetzt, wie gesagt, immer weitere Apps deaktivieren, löschen kann man sie ja nicht richtig, deinstallieren geht ja nicht, wird sie deaktivieren, unter anderem ist jetzt auch Google Play Music zum Opfer gefallen, natürlich, ganz klar, weil er sowieso über den Jordan geschickt wird und Google Duo ist verschwunden, das läuft jetzt alles bei mir über Line Messenger und übrigens auch über Amazon Echo, ja, über diese App, ja. Und die Echos, wo ich hier habe, das ist nämlich ein schönes Videokonferenzsystem auch, ja? Das heißt, das nutze ich für die Leute, wo das installiert haben und ansonsten natürlich die Line Videofunktion, übrigens mit unglaublich vielfältigen Möglichkeiten, ja. Also könnt ihr auch schon mal eine größere Konferenz schalten, ja. Das ist der absolute Hammer, was dort alles geht. So, dann gab es noch was, und zwar Vodafone-Kabel bei Umzug und DSL. Da hat der Mario ein Problem damit gehabt. Wir möchten umziehen am neuen Wort. Ist unser derzeitiger Anbieter Vodafone-Kabel und TV und Internet nicht verfügbar? Das habe ich gerade nach Rücksprache mit dem Kundenservice erfahren. Ein Sonderkündigungsrecht ist in diesem Fall möglich. Jedoch gilt ab Umzug, dass noch 3 weitere Monate gezahlt werden muss. Das Ganze ist wohl auch rechtskräftig. Das ist schon ärgerlich. Heißt im Umkehrschluss, ich zahle etwa 120 Euro für nichts. Als Alternative bot man mir DSL am neuen Wohnort an. Grundsätzlich werde ich aber die Kündigung aufrechterhalten. Habt ihr Erfahrung mit DSL-Verträgen? Ich bislang nicht. Und oder habt ihr noch Tipps und Anregungen? Ja, also zunächst mal, lass mal prüfen, was für eine Art von DSL überhaupt bei dir vorhanden ist. Wenn du jetzt nur 16 Megabit DSL-Anschluss bekommen kannst oder nur einen normalen DSL-Anschluss, wird das schon eine massive Umstellung werden, denke ich. Wow. Frag mal nach VDSL. Und bei VDSL gibt es, was auch Nachtzug geschrieben hat, oftmals auch Vergünstigungen, dass man die Gebühren für die ersten 3 Monate quasi freigestellt bekommt. Ja, es gab und gibt manchmal auch sogar Sonderaktionen, wo die Gebühren des anderen Anbieters übernommen werden. Ja, also da mal genau gucken, das ist nicht ganz einfach, da musst du dich wirklich dahinter klemmen. Und das ist leider ein großes Problem immer hier. Kundenfreundlich ist das alles natürlich nicht, aber ich glaube, das soll es auch nicht sein. wie gesagt, wenn du einen DSL-Vertrag abschließt, dann kann es durchaus sein, je nach Anbieter, dass da zumindest die ersten 3 Monate wegfallen oder vielleicht sogar die Kosten übernommen werden vom anderen Anbieter. Oftmals pendelt sich das sowieso oder gleicht sich das sowieso in etwa aus. VDSL ist auf jeden Fall eine Alternative dazu. Wie gesagt, das normale DSL, das wird schon eine Umstellung werden. Da wirst du dir schon mal den Kopf kratzen, wie lange alles dauert, ne? So bei Updates und so weiter, ne? Das ist also schon ziemlich heftig. Wenn ich überlege, ich mache die PlayStation an, dann werden mal gleich 2 Gigabyte an Updates heruntergeladen. Ja, das dauert bei mir dann so vielleicht 10 Minuten und dann ist gut. Ja, weil der Sony-Server so langsam ist, ansonsten würde es auch viel, viel schneller gehen. Aber Sony-Server ist halt so langsam. Aber wenn du damit 16 Megabit antreppelst, ja, dann kannst du gleich mal das Spielen für den Tag vergessen. Oder vielleicht auch für 2 Tage vergessen und musst dann die PlayStation Tag und Nacht im Hintergrund laufen lassen. Dass der dann irgendwann fertig ist mit dem Update. Ja, so ist es halt und das ist wirklich bitter. Ja. Aber ich will ja keine Angst machen. Guck mal, wie gesagt, wenn du VDSL hast, das sind 50 Gigabyte, in manchen Gebieten sogar 100 Gigabit, Übertragungsgeschwindigkeiten. Dann bist du schon wieder in dem Bereich, was eben so bei Kabel-Internet möglich ist. Okay. Was haben wir noch? Android ohne Google. Ja, also da flammt immer wieder eine Diskussion auf, vor allem auch vom Spike her ist mir jetzt aufgefallen, diese Skeptis und diese Ablehnung des Huawei Mate 30, weil da die Google-Dienste fehlen. Und gerade bei dir, Spike, habe ich mich schon gewundert, bist du eigentlich gar nicht so Google fixiert, ja, und hast, glaube ich, auch mal alternative Custom ROMs und so benutzt, ja. Offenbar ist da, ich weiß nicht, wo der Grund liegt, ich hab geschrieben, ich kann ehrlich gesagt nicht mal die Abwehrhaltung verstehen. Oder ich fange mal hinten an, und zwar ging es da um die Geräte von Amazon, die Amazon Fire Tablets beispielsweise, die sind schon seit eh und je ohne Google-Dienste. Es gibt keinen Play Store und nichts, ja, da gibt es den Amazon App Store und sonst nichts. Da gibt es auch Möglichkeiten natürlich die Google-Services zu installieren, aber generell, diese Geräte sind ohne Google-Services ausgeliefert und die Leute stört das in keinster Weise. Die Fire Tablets sind die meistverkauften Android Tablets auf diesem Planeten. Ja, und die Leute scheint es nicht zu stören. Warum? Weil es Amazon eben hier auf eine andere Schiene gebracht hat. Nutzen. Leute, das ist das Tablet für die Dienste, die könnt ihr nutzen, nutzt es. Das Gerät ist keine Spielerei, keine technische Spielerei, sondern das ist ein Konsum-Device, um Inhalte zu konsumieren. Und genauso kann man auch das Mate 30 sehen, ja. Das ist doch mir egal, ja, ob was für Dienste da im Hintergrund nutzen. Das Ding muss nur laufen. Und es wird laufen. Ja, ganz einfach. Hm? So sieht's aus. Ich kann damit telefonieren, ich kann damit meine Notizen machen, ich kann damit ins Internet gehen, ich kann damit surfen, ich kann damit spielen, ich kann alles damit machen. Wunderbar, super. Ja? So soll's sein. Natürlich auch chatten und alles Mögliche. Da braucht man sich als Normalanwender nicht die Frage zu stellen, warum kann ich denn chatten, warum kann ich denn spielen, was ist dafür verantwortlich? Das interessiert keine Sau. Ja? Aber die Antwort eben darauf auch, hier vom Chris, der Chris hat das geschrieben, den Fire Tablets, habe ich auch gesagt, eben, ich kann ehrlich gesagt nicht mal die Abwehrhaltung verstehen. Amazon macht das schon seit eh und je, keine Google-Dienste. Die Tablets verkaufen sich gut. Ich glaube, das sind die meistverkauften Tablets mit Android. Ich habe da noch nachgeguckt, sind es tatsächlich. Und nicht vergessen, der Amazon App Store ist auch auf dem Mate 30 zusätzlich nutzbar. Wer Google will, ein paar Klicks, alles klar. Alles andere ist nur Sensationsmacher von Medien, die Blut sehen wollen. Ja, die das Blut von Huawei sehen wollen. Weiß nicht, vielleicht sind die mit Trump verwandt oder was. Oder finden es cool, ja? wenn USA China kaputt macht. Ja. Ansonsten kann ich mir nichts mehr erklären, ja, diese Abwehrhaltung. Ja. Eigentlich müsste doch unsere Presse jubeln. Juhu, endlich ein Gerät ohne Google. Yeah, das wollen wir doch. Ja. Vorher haben sie immer gejammert, ja, alles ist in Google-Hand. Ja. Google hat die komplette Kontrolle über all unsere Kommunikation. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ja, jetzt geht's ohne Google. Da so, ah, ja, aber da sind ja keine Google-Dienste drauf. Sondern ist die Presse hier schizophren oder was? Ne? Egal. Okay, ich habe dann auch geschrieben, der Spike hat gesagt, wenn es so von den Usern angenommen wird, Fragezeichen. Und da habe ich auch geschrieben, ich verstehe deine Sorgen nicht. Hast du Angst um den Umsatz bei Huawei oder möchtest du einfach Google-Dienste um jeden Preis? Im Falle der Fire-Tablets akzeptieren es die Kunden jedenfalls von Anfang an. Mein Gott, jetzt gibt es endlich eine Alternative ohne Google von einem großen Anbieter und es ist auch nicht recht. Wer das nicht will, kann ja ein anderes Phone kaufen. Wo ist der Punkt, der dich dazu bringt, so viel Schaden wie möglich zu prophezeien? Ja. Spike hat gemeint, ich kann mir nur nicht vorstellen, dass Huawei weiter so viele Geräte in Europa verkauft. Lasse mich gern eines Besseren belehren. Der Chris sagt, in Europa sind die Leute sowieso schon eingeschüchtert. Einige wundern sich bestimmt, dass ihr Gerät überhaupt noch funktioniert. Ich denke auch, dass die Verkäufe in Europa etwas zurückgehen werden. Da hilft wohl nur eine gute Aufklärungskampagne. Allerdings würde es vielen wohl reichen, wenn sie sehen, dass ihr Facebook, WhatsApp und Amazon läuft. Und diese Apps gibt es ja auch im Huawei-eigenen Store. Huawei muss aber im eigenen Store noch einiges aufholen. Da fehlt noch vieles, was ich vermissen würde. Auf jeden Fall. Also natürlich, Spike, da hast du auch recht. Es wurden ja auch schon weniger Huawei-Geräte in Deutschland verkauft, seit eben diese Unsicherheit da existiert. Ja, das ist ganz klar. Nur erstmal, warum sollte das mich oder uns als Community überhaupt kümmern? Ja, ich habe das auch schon bei Apple gesagt. Mich interessieren doch keine Verkaufszahlen im Prinzip, sondern mich interessiert das, was ich will. Okay? Und wenn die in Europa ein Gerät verkaufen, nur ein einziges Gerät, und zwar an mich, bin ich schon zufrieden damit, okay? Ja, das mag zwar für Huawei eine Katastrophe sein, aber für mich nicht. Ja, so. Von daher brauche ich mich darüber nicht aufzuregen. Oder ist es nur erlaubt, etwas zu kaufen, was ich durchgesetzt habe? Da kack ich drauf, okay? Mainstream sucks, okay? So sieht's aus. Ich freue mich natürlich, wenn eine Firma meines Vertrauens große Umsätze damit macht. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Huawei zeigen würde mit dem Mate 30, dass die Leute sich überhaupt nicht dafür interessieren, würde mich das freuen, ja, weil dann die USA einen Arsch getreten kriegt von Huawei. Aber es ist mir schon klar, dass das nicht passieren wird. Das gibt es auf jeden Fall Abstriche, die Huawei machen muss. Und das wissen die auch, das haben die auch schon gesagt auf der Pressekonferenz. Gut. Aber das ist, wie gesagt, ich habe mir nie behauptet, dass die keinen Umsatz machen. Ne? Natürlich werden sie weniger verkaufen. Ne? Und trotzdem sind es die besten Smartphones. Das Huawei Mate 30 ist das verdammt nochmal beste Smartphone auf dem ganzen Planeten, okay? Und deswegen ist das bei mir die Numero Uno. So sieht's aus. Und ich habe Android, ich sag nur, Android hat auch klein angefangen. Ein einziges Gerät, das G1 war erhältlich, mit weniger als 1% Marktanteil. Die Apple-User haben uns ausgelacht und jetzt ist es das Ding, ja. Und ich hab meine Träume, ja. Ich sag, das kann auch umgekehrt passieren. Das kann auch jetzt so passieren, dass eine Firma wie Huawei nicht nur mit 1% Marktanteil, sondern mit den erwarteten 20 Millionen Geräte, und wenn die nur in China verkauft werden, 20 Millionen Geräte schon eine ganz gute Basis haben, ja, und dann mit den Jahren eben auch ihr Alternativsystem dann etablieren können, ja, genauso wie das Google mit Android gemacht hat, trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Verleumdungs- und Hetzkampagnen durch die Presse, ja, die immer gelaufen sind, bis heute übrigens immer noch laufen bei den großen Verlagen, ja, die offenbar alle ihren iPhone im Hintern stecken haben, wenn sie ihre Artikel schreiben, sorry, ja, für den Ausdruck, aber anders, da kann ich mir das nicht mehr sagen, oder nicht mehr erklären, und trotzdem ist Android die Nummer 1 und genauso kann es auch bei dem Alternativ-OS passieren. Da möchte ich das Thema mal abschließen, damit zumindest mal jetzt hier in der Community-Teil. Es war noch was aufgetaucht, und zwar, ich habe 200 Cloud-Speicher, habe ich geschrieben, in der Community bei Huawei abonniert, ja, weil ich Google Fotos jetzt nicht mehr aktiv nutze. Läuft rund, das automatische Backup und die AI-Funktionen der Huawei-Galerie sind richtig cool. Zusammen mit dem Backup kann man da wirklich schon was anfangen damit. Auch die Gesichtserkennung funktioniert, auch in Deutschland. Und es gibt Highlight-Movies aus Ereignissen. Also so richtig eine vollwertige App, eine vollwertige Fotogalerie. Nicht schlecht, mit AI-Funktionen, die gar nicht übel sind. Da schreibt der Nachzug, ich dachte, du bist Prime-Kunde und hast eh unbegrenzten Speicherplatz für Fotos. Ja? Und natürlich, das wird auch genutzt. Aber ich brauche mindestens 2 Backups in Originalauflösung. Eins allein nützt nichts. Ja? Das war mir auch bis jetzt immer ein Dorn im Auge, weil ich hatte ja bisher nur Google Fotos mit der verminderten Auflösung und Amazon Fotos mit der Originalauflösung. Wenn bei Amazon Fotos was passiert, dann sind meine Fotos in der Originalauflösung weg und ich habe nur noch die Fotos in der schlechteren Auflösung. Das war mir, wie gesagt, immer ein Dorn im Auge. Lokale Backups mache ich nicht mehr. Das ist einfach, ich habe das eine ganze Zeit lang gemacht. Ich habe jeden Monat Stunden verbraucht damit. Das geht einfach nicht mehr, ist nicht mehr zeitgemäß. Und jetzt habe ich eben einmal das Update in voller Auflösung in der Huawei-Galerie. Und habe dort eben auch die speziellen AI-Funktionen und so weiter, die mir auch sehr wichtig sind, ja, ist immer cool, wenn ich nicht hier eine Zusammenfassung im Video machen muss, dass das automatisch passiert, das finde ich gut, oder die Alben automatisch angelegt werden bei einem bestimmten Ereignis, wenn ich zum Beispiel eine Geocaching-Tour mache, dass dann dort ein Album draus gemacht wird automatisch, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut, da möchte ich auch nicht drauf verzichten, das bietet aber eben Amazon Fotos nicht, da muss ich alles manuell machen, trotzdem als Backup-Medium gut und als Nutzungsmedium und Backup gleichzeitig nutze ich eben jetzt die Huawei-Galerie. Und habe somit 2-mal in Originalauflösung, wenn der eine Dienst umgeht oder irgendwelche Probleme hat und Fotos verloren gehen, habe ich immer noch den anderen Dienst und kann dann die Fotos retten oder sind gerettet. Ja, nicht schlecht. Das war die Sache mit der Community. Und jetzt zum Schluss gibt es noch die App der Woche. Und wer aufgepasst hat in der Community, weiß es natürlich schon, kann sich schon denken, es ist Mario Kart Tour. Ich habe tatsächlich einen Artikel gelesen, was denn, war das bei Android Police? Ich glaube, ja. Da habe ich gedacht, wie war das? Das war, glaube ich, ein anderes, so ein Forum, glaube ich, das auch eine Webseite hat. Egal. Aber irgendwo habe ich es gelesen. Die schlechteste App überhaupt, das schlechteste Spiel überhaupt und furchtbar und hin und her. Okay, gut, der Mann lebt auf einem anderen Planeten, ja, mit vollkommen anderen Voraussetzungen oder so, Erwartungen, ich weiß nicht. Mario Kart Tour ist nämlich das eins der besten Android-Games, die es gibt. Warum? Ganz klar. Die Steuerung ist phänomenal gut für Smartphones. Ich habe ja sehr stark spekuliert drauf, Mensch, wie machen die die Steuerung so, dass es funktioniert auf einem Smartphone, ohne dass man extrem gefrustet ist und trotzdem noch eine Spannung mit reinbringt. Und sie haben gelernt aus den Fehlern. Ja, beispielsweise war bei Super Mario Run war die Steuerung ja, naja, es war nicht wirklich eine Steuerung im Prinzip, sondern man konnte nur springen im Prinzip. Ja. Hier muss ich sagen, hat man nicht das Gefühl, dass man extrem eingeschränkt ist. Der Kart fährt, man kann sliden, ja. Es gibt übrigens zwei Einstellungsmöglichkeiten. Ich empfehle euch auf jeden Fall, die Slide-Funktion zu benutzen. Sonst könnt ihr das Spiel vergessen. Aber das wird alles so intuitiv gemacht, dass ihr das halt auch einem Smartphone machen könnt. Klar, es ist nicht die Steuerung, wie ihr es zum Beispiel auf der Wii gewohnt seid oder auf dem Switch. Kann es nicht sein. Weil die Voraussetzungen hier sind anders. Wenn ihr anfangen müsst, hier euer Joypad rauszuholen, anzuschließen, ja, und dann war's das. Das ist nichts für unterwegs, ja. Und die haben jetzt das Problem gehabt, wie können wir das machen, dass man unterwegs schnell ein Spielchen machen kann, ja, und trotzdem die Steuerung mit einer Hand erledigen kann, ohne dass man hier gefrustet ist. Und sie haben es hinbekommen. Es ist irre. Die Grafik ist super schön. Alle Charaktere sind vorhanden. Es ist einfach ein Spaß ohne Ende. Man kommt da kaum noch los davon, wenn man mit dem Konzept Mario Kart vertraut ist. Und zwischendurch gibt es immer auch Sonderaufgaben, die man erledigen muss. Beispielsweise Goombas aus dem Weg räumen oder ähnliches, ja. Natürlich die Anzahl der Sterne, die man erreicht, ist besonders wichtig. Irgendwie geht es ja bei allen Nintendo-Spielen um Sterne, ne? Ist das natürlich auch einer der wichtigsten Aufgaben. Coins gibt es natürlich, die ihr einsammeln müsst. Und da könnt ihr dann entsprechend wieder andere Sachen kaufen. Der Kritikpunkt natürlich, der bleibt, ist, das ist ein Spiel in-App, mit In-App-Käufe. Und es ist teuer. Mir ist die Kinnlade heruntergefallen. Also, wie soll ich denn sagen? Ich habe noch nie so teure Diamanten, also Rubine heißt es da, gesehen, ja, wie bei dem Spiel. Und man braucht wirklich viele davon. Man bekommt zwar immer wieder durch Aufgaben etc. Abgeschlossene Runden bekommt man immer wieder und auch bei den Tagesaufgaben, die man, oder Tagesbelohnungen, ja, bekommt man die. Aber mein lieber Mann, ist das teuer und die sind wirklich rar. Man kann einen VIP-Pass abschließen, dann kriegt man dann immer mehr von den Sachen, also immer mehr Rubine etc. Das hilft ein bisschen, kostet glaube ich 5,99 im Monat. Und da haben wir dann eine Sache, wo ich sage, okay, also ja, kann man mal machen. Ja. Ich finde nicht, dass das Spiel für Kinder oder direkt an Kinder gerichtet ist. Das ist ein Spiel für jung gebliebene Erwachsene, definitiv. Und das sieht man auch in den Preisen. Mir wäre es lieber gewesen, wenn sie jetzt zum Beispiel das Teil für 20 Euro verkauft hätten und ohne In-App-Käufe, aber das ist klar, es war klar, dass das so nicht funktioniert. Nintendo hat da auch Versuche gemacht, mit den anderen Spielen natürlich, und es hat so nicht hingehauen und deswegen sind die hier in die In-App-Käufe natürlich wieder reingegangen, das scheint lukrativer zu sein. Ja, Sound stimmt, Sound ist phänomenal gut, wie man es eben von Mario Kart gewohnt ist. Das ist ein echtes Mario Kart, so adaptiert, wie man es eben nur machen kann für Smartphones unterwegs. Ja. Die Grafik ist super schön. Und ja, man braucht einen Nintendo-Account, aber ganz ehrlich, ein Nintendo-Spiel ohne Nintendo-Account spielen ist sinnlos. Ja. Und deswegen, ja, müsst ihr das verbinden. Und deswegen gibt's, weil es In-App-Käufe ist, gibt's das Spiel eben auch kostenlos. Und das heißt, ihr könnt es auch ausprobieren, ob es euch gefällt oder nicht. Und das ist ja auch schon mal was. Ja. Die Bewertungen fallen dann natürlich auch ganz anders aus, wie jetzt dieser eine Schreiberling da hier von sich gegeben hat. 4,5 von 5 Sternen ist einer der besten Bewertungen bei solchen Games. Und das schon bei 726.000 abgegebenen Bewertungen. Das spricht ja eigentlich schon für sich. Und viele Nutzer haben das eben auch schon installiert. 10 Millionen Mal wurde das bereits installiert. Wie genial ist denn das? Und daher kann ich das natürlich auch nur empfehlen. Den Freundschaftscode habe ich ja schon in die Community gepostet. Addet mich. Und dann können wir auch vielleicht mal gegeneinander zocken und zumindest uns in den Ranglisten messen. Ja. Und ja, ist halt eins der Kerndinger bei dem Mario Kart, die dieses Messen untereinander, ist ganz klar. Okay. Deswegen also App der Woche, Mario Kart Tour, kostenlos im Play Store zum Runterladen und Spaß haben. Übrigens ist es nicht so unfair, dass ihr gleich kaufen müsst ohne Ende. Also ich spiele jetzt schon sehr lange, hab auch große Erfolge erzielt, ja, muss gleich mal gucken, wie meine Rangliste heute ist, ja, und das alles ohne einen Cent zu kaufen. Also es ist nicht so, dass es unverschämt wäre, vom Zwang her, aber ihr kommt natürlich schneller und einfacher weiter, wenn ihr kauft, ist klar. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden, der Line-Messenger. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und dort sind auch viele andere Links zu den Themen. Und diesmal ist es natürlich wieder sehr, sehr wichtig. Viele technische Daten auch, ja, die hier verlinkt sind. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, guckt euch das Ganze mal an. Und zwar findet ihr diese Links und den Link zur Community unter uncast.thenetcasts.com, uncast.thenetcasts.com, thenetcasts mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders da, ihr kennt das ja schon. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif, ob mit oder ohne Google Services und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.